Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen, 8. Oktober 2012. Zur aktuellen Debatte um die Offenlegung der Nebeneinkünfte von Politikern sagt Joachim Paul, Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion im Landtag NRW, Mandatsträger und ausübende politischer Ämter sollten zur Offenlegung sämtlicher Nebeneinkünfte und Nebentätigkeiten verpflichtet sein. Nur wenn der Bürger weiß, von wem die genannten Personen bezahlt werden und für wen sie arbeiten, kann er sich ein vollständiges Bild über deren Unabhängigkeit bzw. deren Abhängigkeit machen. Die Offenlegungspflicht soll auch für unentgeltliche, nicht private Nebentätigkeiten wie Ehrenämter in Vereinen und Verbänden gelten. Eine solche Transparenz ist für die Piraten im Landtag NRW selbstverständlich. Entweder veröffentlichen sie bereits ihre Nebeneinkünfte auf ihrer persönlichen Website oder haben vor, dies mit der neuen Website der Fraktion ab November zu realisieren. Exemplarische Stellungnahmen aus der Piratenfraktion. Joachim Paul, MDL. Ich habe seit der Wahl im Mai keinerlei Einkünfte erzielt. Ich habe zwar ein paar Aktien, aber wie das eben an der Börse so ist, schwankt der Wert und die erzielten Gewinne. Michel Marsching, MDL. Ich veröffentliche meine Nebeneinkünfte bereits auf meinem persönlichen Blog www.marsching.de in der Rubrik Gläserner MDL. Daniel Schwert, MDL. Ich habe Nebeneinkünfte aus meiner freiberuflichen Tätigkeit. Diese schwanken naturgemäß deutlich von Monat zu Monat. Die Einkünfte werde ich sofort veröffentlichen, sobald mir das offizielle Ergebnis meiner Steuererklärung für das laufende Jahr vorliegt. Dies wird voraussichtlich Ende 2013 sein. Oliver Bayer, MDL. Ich werde natürlich meine Nebeneinkünfte veröffentlichen, sobald die neue Website der Fraktion existiert und es hier eine entsprechende Plattform für die Veröffentlichung gibt. Stefan Fricke, MDL. Ich erhalte lediglich eine sogenannte Kontergan-Rente in Höhe von rund 1.100 Euro. Diese unterliegt jedoch nicht traditionell der Definition einer Nebeneinkunft. Dennoch gebe ich diese Einnahme an dieser Stelle gern im Sinne der Transparenz an. Lukas Lammler, MDL. Als Hobby-Imker habe ich bereits ein paar Gläser Honig verkauft. Aber hier von Nebeneinkünften zu sprechen, wäre wohl realitätsfern. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung, die Piratenfraktion im Landtag NRW, Ingo Schneider, Pressesprecher. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.